So, und nun versprechen Sie mir... Ich verspreche, Herr Kalübbe. Keine Widerrede, die Hand nicht heben, ne? Ja. Na dann also, gehen wir dem Peplo seine beiden Ochsen versteigern. Und zur selben Stunde hetzt ein junger, blasser, dauernd ausspuckender Mann in die Redaktion einer Zeitung. Die Zeitung heißt Pommersche Chronik für Altholm und Umgebung, Heimatblatt für alle Stände, kurz die Chronik. Ihre scharfe Konkurrenz heißt Altholmer Nachrichten. Dass der junge Mann wie der Angestellte eines Beerdigungsunternehmens wirkt, rührt von seiner Tätigkeit bei der Chronik her. Tredub ist Annoncenwerber. Holt er viel herein, kann seine Frau beim Kolonialwarenhändler Grupe die Latte Angeschriebenes verkürzen. Aber das Annoncengeschäft läuft immer schlechter, auch weil die Bauern mit weniger Geld als sonst nach Altholm kommen. Tredub addiert erneut in Gedanken, aber es wird nicht mehr. Tag, na, wie sieht's aus? Beschissen? Lass mich in Ruhe. Du bist ein Schwein! Ich rate dir nur, vergrümle dich, wenn der Chef kommt. Was ist denn los? Ja, ich sage nur Zirkus Monte, ne? Na und? Ja, und der Chef tobt, dass Monte bei den Nachrichten inseriert hat und nicht bei uns. Und das ist deine Schuld, Trainer. Du bist unfähig, du bist ein Versager. Na fein. Dann werde ich mal auf den Alten warten und werde ihm Folgendes um die Löffel knallen. Dieser Herr Kubinke, der sich Carlos Monte nennt, dieser großkotzige Chef über anderthalb Affen und ein vermottetes Kamel, dieses Mistvieh, dieser Stinker, der hat mich eine Stunde warten lassen, um mir dann mitzuteilen, dass es sich für ihn nicht lohnt, in der Chronik zu inserieren. Kein Mensch lese unser Käseplättchen. Hat er Käseplättchen gesagt? Hat er wirklich Käseplättchen gesagt? Und ob wir überhaupt noch 100 Abonnenten hätten, am liebsten hätte ich ihm ein paar lackiert. Da stecken diese Seier von den Nachrichten dahinter. Von wegen 15.000 Abonnenten. Unsere 7.300 stimmen aber auch längst nicht mehr, Stuff. Käseplättchen. Ich werde ihn anmischen. Ich mache ihn fertig und jetzt auf der Stelle. Jetzt habe ich Dampf. Übermorgen früh wird er was Hübsches lesen. Aber du hast doch die Vorstellung noch gar nicht gesehen. Na und? Ist doch jedes Jahr dasselbe. Nur dass diese Krake, diese Elvira immer mehr Falten kriegt und ihre Ringelnatter immer länger wird. Ich werde im nächsten Jahr ist die Boa 10 Meter lang. Anmissen. Ob da der Chef mitmacht? Er wird. Trede. Er wird. Ich biete ihm nämlich ein Geschäft an. Ich werde die Roten anmisten, diese Rathausbande. Du kennst doch Karlene, den Polizeimeister. Mhm. Nach der Revolution war er rot. SPD oder USPD, jedenfalls wurde er belohnt. Der dümmste aller Polizeidiener wurde Polizeimeister. Ja, und als das war, da gab er sein Parteibuch zurück, wurde streng deutschnational wie vorher. Und? Abends macht er Aufsicht über die Reinemachfrauen, wenn die alle weg sind im Rathaus. Sind so junge Weiber dabei. Einfach klasse. Und? Ja, und. Mensch, denk doch mal nach. Ach, Karlene ist erwischt worden. Klar. Weißt du von wem? Vom Bürgermeister. Ja, vom fetten, roten Garal. Auf seinen Schreibtisch haben sie es getrieben. Und warum ist Karlene nicht geflogen? Weil er flugs in die SPD eingetreten ist. Und das stimmt? Du hast Beweise? Ja, das werde ich sonst. Das ist ja. Das ist es. Ach, hör zu, Tredo. Du kannst mir einen Gefallen tun. Ich müsste heute nach Podejuch den Kirchenneubau fotografieren. Und in Kramzow soll eine Viehauktion sein. Die Kirche kannst du sausen lassen. Kramzow ist näher. Schnapp dir dein Bart. 10 Mark, Stuff. Du spinnst wohl. 10 Mark. 5. Stuff, meine Lage. Hast du heute überhaupt schon 5 Mark eingenommen? Aber wenn ich zurück bin, dann schmeißt du eine Runde, ja? Ja, vergiss den Fotoapparat nicht. Film ist drin.